falsche Schöne, hast du mich verlassen, musst dich dennoch lieben, sollte dich doch hassen. Ach du falsche Schöne, noch in meinen Armen hast du schon gelogen, du kennst kein Erbarmen. Freche Augen, frecher Mund, schönster bist du von allen. War dein Sklave, war dein Knecht, und es hat mir gefallen. Ach du falsche Schöne, nun schlaf ich alleine, wie ich mich langweile, wie mich liebe keine. Freche Augen, frecher Mund, schönster bist du von allen. War dein Sklave, war dein Knecht, und es hat mir gefallen. Freche Augen, frecher Mund, schönster bist du von allen. War dein Sklave, war dein Knecht, und es hat mir gefallen. Ach du falsche Schöne, hast du mich verlassen, musst dich dennoch lieben, sollte dich doch hassen.